Die Hitze ist enorm, Armut und Elend sind allgegenwärtig. An jeder Ecke gibt es Korruption und ohne ausländische Entwicklungshilfe würde wahrscheinlich gar nichts mehr funktionieren. So lässt sich das Leben in Kambodscha in wenigen Sätzen beschreiben. Der kleine Staat in Südostasien ist ein Land, von dem man in Zentraleuropa nur wenig Ahnung hat. Nicht zuletzt deshalb, weil es zu den ärmsten Ländern der Welt zählt. Um sich ein Bild vom tatsächlichen Lebensstandard in Kambodscha zu machen, gibt zum Beispiel der Human Development Index Auskunft. Auf dieser Rangliste mit insgesamt 172 UN-Mitgliedstaaten liegt Kambodscha nur an 127. Stelle. Deutschland im Vergleich belegt den 10. Rang. Einer der Hauptgründe für die wirtschaftliche Lage Kambodschas ist die Diktatur der Roten Khmer in den 1970er Jahren, deren Name vom kambodschanischen Staatsvolk, den Khmer, kommt. Die nationalistische Guerilla-Bewegung wollte das Land mit Gewalt in einen Agrarkommunismus führen und tötete in den Jahren ihrer Herrschaft etwa 2 Millionen Menschen aus dem eigenen Volk. Wie sieht in so einem Land also der Medienmarkt und vor allem die Mediennutzung aus? Was den Zeitungsmarkt betrifft, so gibt es neben einheimischen, also khmersprachigen Blättern, auch 2 englischsprachige. Wegen der Armut in Kambodscha sind sehr viele Hilfsorganisationen in dem Land vertreten und dort arbeiten vor allem englischsprachige Ausländer, wie zum Beispiel Briten, Australier und US-Amerikaner. Daher wurde mit der Zeit eine internationale Berichterstattung nötig. Bei einer der beiden englischsprachigen Zeitungen, der Cambodian Daily, arbeitet seit einigen Monaten Denise Ruby. Sie ist Journalismusstudentin aus Österreich und bekam durch ihre Arbeit in Kambodscha einen Einblick in dessen Medienlandschaft. Aus ihrer Sicht sind vor allem die Unterschiede zwischen den einheimischen und den englischsprachigen Zeitungen sehr groß. Die englischsprachigen sind alle eben von, also da arbeiten Amerikaner und Engländer und Australier, die sind alle eher so, wie wir es kennen. Die berichten über Politik und über Business und das ganze Zeug eben. Die kambodschanischen sind eher sehr, sehr sensationsgeil. Die haben Bilder von Autounfällen, wo man wirklich Leichen rumliegen sieht, mit den Augen übertreten, das Weiße und so weiter. Und berichten hauptsächlich von Vergewaltigungen und Autounfällen und Leichen. Politik ist nicht wirklich wichtig und jetzt so wirtschaftliche Sachen interessiert sie mich auch nicht, weil der Grad der Bildung auch nicht so hoch ist, dass sie das wirklich verstehen würden, also die Masse der Bevölkerung. Und eben dann auch die Frage der Ethik, die gibt's da gar nicht. Also ich glaube nicht, es gibt zwar Journalismusunterricht an Universitäten und an Schulen und so weiter, aber ich glaube nicht, dass sie jemals irgendwas von Ethik oder Medienrecht gehört haben. Ein aktuelles Beispiel, an dem sich zeigt, wie stark diese Unterschiede sind, ist das Tribunal, das wegen der Kriegsverbrechen in den 1970ern eingerichtet wurde. 4 Verantwortliche stehen jetzt vor Gericht. Die englischsprachigen Zeitungen berichten jeden Tag drüber. Also jeden Tag mindestens 1 oder 2 Geschichten über diese Prozesse, weil unsere Leserschaft, also die Leserschaft der englischsprachigen Zeitungen, das sind ja hauptsächlich Leute, die für die UN arbeiten oder eben für das Tribunal selbst, die empfinden das als extrem wichtig. Also hat es auch in den Zeitungen einen extrem hohen Stellenwert. In den kambodschanischen Zeitungen ist es aber eher so, dass die Khmer selber darüber gar nicht unbedingt reden wollen. Weil jeder, egal wie jung oder alt, irgendwie direkt damit eine Verbindung hat. Und es sitzt extrem tief, das ist extrem tiefer Schmerz, weil im Normalfall der halbe Familie von den Khmer Rouge umgebracht worden ist. Das ist was, womit die sehr schwer umgehen können und worüber sie auch nicht sonderlich gerne reden. Hun Sen, der Premierminister Kambodschas, war stets gegen dieses Tribunal. Ihn in einem Artikel direkt zu kritisieren oder gar eine Gegenmeinung zu veröffentlichen, wäre unmöglich. Als Journalist muss man sich auf den Hausverstand seiner Leser verlassen. Kambodscha hat also, was die Pressefreiheit betrifft, noch viel Arbeit vor sich. Das bestätigen auch viele NGOs, also Nichtregierungsorganisationen. Reporter ohne Grenzen zum Beispiel berichtete in den vergangenen Jahren immer wieder, dass oppositionelle Journalisten verfolgt werden. Wird ein kritischer Bericht veröffentlicht, so kann man schlimmstenfalls mit einer Klage rechnen. Wie stark die Pressefreiheit eingeschränkt wird, ist aber sehr unterschiedlich. Es ist auch wieder ein großer Unterschied, ob man Ausländer ist, so wie ich. Also wenn du weiße Haut hast, kannst du relativ tun und lassen, was du willst. Das wird dir nie jemand jetzt wirklich Probleme machen. Und wenn du irgendein Problem hast, dann zahlst du halt $5 an irgendjemanden, der dir halt gerade dieses Problem beschert. Und es ist okay. Korruption ist ganz groß in dem Land. Wenn du aber Khmer bist, das habe ich schon von Reportern mitgekriegt, ist das schon teilweise ein großes Problem. Teilweise wird ihnen wenn sie halt irgendwo bei einer Veranstaltung sind und aus Sicht der Regierung eine blöde Frage stellen, ja, dann wird ihnen halt teilweise bei Veranstaltungen das Aufnahmegerät abgenommen und gedroht, von wegen, ja, ich weiß, wo du bist, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, wo deine Familie lebt und ich weiß, wo deine Kinder zur Schule gehen. Aber es ist eigentlich so, dass die kambodschanischen Reporter alle das eher lustig sehen, wo ich mir in die Hose machen würde, wenn mir so jemand was sagt, weil die weiß, was für eine unglaubliche Macht die haben. Aber die kambodschanischen Reporter empfinden es gar nicht als Stress. Und ich meine, es passiert jetzt auch nicht. Die Politiker hätten die Möglichkeit, das zu tun, aber es wird nicht wirklich jetzt exekutiert in dem Sinn. Die Unterschiede zwischen dem kambodschanischen Medienmarkt und jenen in Zentraleuropa sind enorm. Generell ist der Medienkonsum in Kambodscha, zum Beispiel verglichen mit Deutschland, deutlich geringer. Zeitungen sind teuer. Vor allem in ländlichen Gebieten leisten sich nur wenige ein Abonnement. Denn oft hat eine Familie nur 35 Euro für das ganze Monat zur Verfügung. Außerdem können viele Menschen am Land gar nicht lesen. Das Fernsehen ist wahrscheinlich das beliebteste Medium, obwohl es in vielen Dörfern nur ein einziges TV-Gerät gibt. Egal welches Programm gerade läuft, man trifft sich zum Kaffee und schaut zusammen fern. Auch was den Zugang zum Internet betrifft, kommt es ganz darauf an, ob man in der Stadt oder am Land lebt. In der Stadt, ja, es gibt viele Internetcafés für die, die sich eben keinen eigenen Computer und kein eigenes Internet leisten können. Also das kann sich in der Stadt fast jeder leisten. In der Stadt gibt es auch sehr viele, also der Unterschied zwischen reich und arm ist echt extrem. Also entweder du bist unglaublich reich und lebst in einer Villa oder du bist sehr, sehr arm und ja, weißt nicht, ob du morgen was zu essen hast. Und es gibt sehr viele, sehr junge Leute in meinem Alter, die vor allem in der Stadt eben sehr interessiert an Social Media sind. Vor allem, wenn die im weitesten irgendwas mit Ausländern, also Amerikanern und Engländern und so weiter zu tun hat, dann kommen sie mit ihnen in Kontakt und sie empfinden alles, was irgendwie ausländisch ist, als extrem cool und toll und wichtig und imitieren es bis zu einem gewissen Grad. Und sind dann schon auf Facebook und teilweise auch auf Twitter aktiv. Sie wissen halt teilweise nicht wirklich, wie man es nutzt. Ich kenne also befreundete Journalisten, Kambodschaner, die sehr, sehr persönliche politische Statements auf Facebook schreiben, obwohl sie mit Regierungsleuten auf Facebook auch befreundet sind. Was hier eigentlich etwas stressig ist. Am Land ist es halt wieder anders, da gibt es Internet eigentlich. Für die Kambodschaner ist am Land Internet auch gleich Google. Wenn du am Land bist und du suchst nach einem Internetcafé, musst du nach einem Gasthaus suchen, wo du ein Google-Zeichen draußen aufgehängt siehst. Sind die Armut, die Korruption und die eingeschränkte Pressefreiheit in Kambodscha einmal besiegt, so hätte das Land die Chance, seine Gesamtsituation und den Lebensstandard erheblich zu verbessern. Ausländische Hilfsorganisationen und NGOs leisten hier einen wichtigen Beitrag. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.